Die Delegation der Parlamentarier verschiedener Parteien Italiens unter Leitung von Antonio Razzi, Chefsekretär des Diplomatischen Ausschusses des Senats Italiens, besuchte am 28. August den Sonnenpalast Kumsusan und erwies den Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il Hochachtung.